Português do Brasil. Presentes. Geschenke bekommen. Ganhar presentes. Welt. Brasilianisch und Portugiesisch. O mundo. Geburtstag haben. Fazer aniversário. Weihnachtsmann. O Papai Noel. Bringt. Brasilianisch und Portugiesisch. Traz. Stellen. Colocar. Unter. Embaixo de. Baum. Brasilianisch und Portugiesisch. A árvore. Kaninchen. Brasilianisch und Portugiesisch. O coelho. Plüschtier. O bicho de pelúcia. Muttertag. O Dia das Mães. Blumenstrauß. O buquê de flores. Vatertag. O Dia dos Pais.